Deutschlandfunk. Corso. 1996 war der Film ja wirklich Gesprächsthema. Am Independence Day legen Außerirdische das Weiße Haus und andere Teile der Welt in Schutt und Asche. Der US-Präsident, der konnte ja in Sicherheit gebracht werden und so kann auch Bill Pullman jetzt 20 Jahre danach wieder mitspielen in der Fortsetzung. Nicht mehr als Präsident zwar, denn er hat einen Nachfolger und dieser Nachfolger ist eine Frau und das ist gar nicht mehr visionär. Eine Fortsetzung wollte Roland Emmerich angeblich ja nie drehen. Erst wenn die Computertechnik entscheidende Schritte weiter sei, dass sich das von den Effekten her lohne, sagte er kürzlich. Und scheinbar ist es jetzt der Fall. Und so kommt morgen ID, die Wiederkehr, ins Kino. Aber fragt sich Hartwig Tegeler, womit will uns der Katastrophen-Weltuntergangs-Endzeit-Apokalypsen-Film heute überhaupt noch schockieren? Ich kann nicht glauben, dass es 20 Jahre her ist. Seitdem die Aliens angriffen und dann durch den aufopferungsvollen Einsatz von Will Smith, Bill Pullman und Jeff Goldblum in Independence Day Teil 1 zurückgeschlagen wurden. Am 4. Juli, der Tag... Der Tag, an dem die Welt mit einer Stimme erklärt, wir werden nicht schweigend in der Nacht untergehen. It's the end of the world as we know it. 20 Jahre später, wenn die Aliens in Independence Day Wiederkehr erneut angreifen, hat R.E.M.'s Motto von dem Ende der Welt, wie wir sie kennen, noch eine andere Bedeutung. Die Menschheit wird geleitet von einer Gruppe von gleichberechtigten Staatsoberhäuptern. Soweit Science Fiction. Doch vor allem geht es darum, so Roland Emmerich, Aliens and Disaster. Es geht um Aliens, Katastrophen und Destruction. Zerstörung. Atomare Katastrophen, brennende Hochhäuser, drohende Kometeneinschläge, Aliens, klar, die ganz normalen Naturkatastrophen oder tödliche Pandemien, gerne in Gestalt einer Zombie-Virus-Infektion. Die Möglichkeiten also, das Ende der Menschheit auf der Leinwand zu inszenieren, sie waren und sie sind vielfältig. Die drastischen Apokalypse-Bilder hatten in den Meilensteinen des Genres aber immer auch einen Bezug zu gesellschaftlicher Verunsicherung, die diese Kinoerzählungen quasi antrieb. Triggerpunkte solcher Weltuntergangsfantasien beispielsweise in den 1940er oder 50er Jahren die Angst vor der Atombombe in der Zeit nach Hiroshima und Nagasaki oder 20 Jahre später der Horror vor dem drohenden ökologischen Kollaps. Doch nüchtern gesprochen, Gesellschaftskritik war das eine, die Lust am Weltuntergang, genussvoll wie hemmungslos zelebriert in diesen Filmen, war das andere. Dann kam der 11. September 2001, der Irak, der Afghanistan-Krieg, die Terroranschläge, London, Paris, Brüssel, Madrid oder. Die Vorstellung, dass unsere gesicherte Welt untergeht, bekam in Folge eine vollkommen andere Dimension, und zwar eine, die unsere Welterfahrung heute prägt. Roland Emmerichs Antwort allerdings auf diese neuen Zeiten in Independence Day Wiederkehr, den alten Film des Überfalls durch die Fremden, englisch Aliens, noch einmal aufzukochen. Nur aufgemotzter. Das ist definitiv viel größer als das letzte Mal. Quantität statt Qualität. Oh mein Gott. War das tödliche Raumschiff 1996 in Teil 1 noch so groß? Nach unseren Berechnungen hat es einen Durchmesser von über 550 Kilometern. So ist das Gefährt der Aliens in Teil 2 von Independence Day jetzt 5000 Kilometer lang. Es ist schlimmer geworden, viel schlimmer. Doch mit seinem zweiten Independence-Film erbringt Roland Emmerich vor allem den Beweis, dass die, ja, man muss sagen, die alten, mitunter heilsam schockierenden apokalyptischen Szenarien heute geradezu lächerlich erscheinen. Mit der Kommunikationsrevolution durch Internet und Smartphone nämlich haben die Begriffe Tod und Zerstörung, Untergang und Verderben eine ganz neue mediale Dimension bekommen. Im Kontrast zu den Bilderalbträumen, die der Polizistenmörder von Paris oder die Opfer von Polizeiwillkür in den USA oder ein Selbstmordattentäter mit ihrem Smartphone live streamen, wirken die im Computer geschaffenen Untergangsbilder im zweiten Teil von Independence Day lächerlich und albern, ja, zahnlos. Doch um Roland Emmerich ein wenig in Schutz zu nehmen, gegen die Wucht der Authentizität dieser vollkommen ungefilterten und medienpolitisch äußerst heiklen Videostreamings kann kein Katastrophenfilm ankommen. In guten Filmen, in guten Kinomomenten konnte die Drohung des Untergangs verstören und schockieren. Das allerdings passiert jetzt eher auf der Facebook-Timeline.